Anhalter ins All. Von Douglas Adams. Vierter Teil, der Kongress der Mäuse. Regie, Ernst Wendt. Arthur Dent, den wir ja bereits als ganz gewöhnlichen Erdenbürger kennengelernt haben, war ziemlich überrascht, als sein Freund Ford Prefect ihm plötzlich ein Geständnis machte. Dieser listenreiche Reisebegleiter stammte nämlich nicht etwa, wie Dent bislang angenommen hatte, aus Guildford, sondern aus der Nähe der Beteigeuze, was zwar auch schön klingt, aber eben ein total anderer Stern ist. Noch überraschter war er, als wenige Minuten darauf die Erde völlig unerwartet zerstört wurde, um einer neuen Hyperraum-Umgehungsstraße Platz zu machen. Das aber war noch gar nichts gegen die Überraschung von allen beiden, als sie vor dem sicheren Tod im weiten Weltraum durch ein gestohlenes Raumschiff gerettet wurden, in dem Fords Halbcousin, der berüchtigte Seyfert Beeblebrox, saß. Seyfert wurde uns, Sie werden sich erinnern, vor allem als Erfinder des noch berüchtigteren pangalaktischen Donnergurglers bekannt. Neben ihm befand sich wundersamerweise Trillian, eine wirklich reizende Astrophysikerin, der Arthur einmal auf einer Party in Islington begegnet war. Alle vier jedoch warf's vor Überraschung fast aus den Latschen, als sie entdeckten, dass das antike Magrathea, ein Planet, der der Sage nach wegen seiner verblüffenden Künste in der Herstellung anderer Planeten hochberühmt war, gar nicht so tot war, wie das immer angenommen wurde. Die Überraschung, das muss ja noch einmal gesagt werden, die Überraschung bei Seyfert, Ford und Trillian kennt keine Grenzen mehr, als das Folgende passiert. Da hinten passiert wirklich irgendwas. Und als Arthur Dent Slatibard fast begegnet, dem magrathianischen Küstendesigner, von ihm erfährt er, dass die gesamte Menschheitsgeschichte sowieso nur dazu diente, ein paar weißen Mäusen zu nutzen. Hier kann nun nicht mehr nur einfach von Überraschung gesprochen werden, sodass wir nun gezwungenermaßen zum wesentlich stärkeren Begriff Verwunderung greifen müssen. Mäuse? Wie kommen Sie auf Mäuse? Mäuse, ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Mäuse sind für mich diese kleinen, weißen, pelzigen Dingerchen mit dem Käsekomplex, bei denen Frauen in diesen Fernsehklamotten aus den frühen 60er Jahren schreiend auf die Tische klettern. Also weißt du, Erding, dem, was du sagst, kann man manchmal doch schwer folgen. Du musst bedenken, ich habe immerhin 5 Millionen Jahre in diesem Planeten Magrathea geschlafen. Und ich weiß wenig von diesen Fernsehklamotten aus den frühen 60er Jahren, von denen du redest. Diese Geschöpfe, die du Mäuse nennst, nicht wahr? Sind nicht ganz das, was sie zu sein scheinen. Sie sind lediglich die Projektion ungeheuer hyperintelligenter pandimensionaler Wesen in unsere Dimension. Der ganze Quatsch mit dem Käse und dem Quiek ist doch bloß Tarnung. Tarnung? Natürlich, ja. Die Mäuse haben diese ganze Angelegenheit mit der Erde als ein gigantisches Experiment für Verhaltenspsychologie ins Leben gerufen. Ein 10 Millionen Jahre Forschungsprojekt. Nein, nein, nein, nein, halt mal, das haben Sie genau verkehrt rum verstanden. Umgedreht, wir waren es, wir haben die Experimente mit den Mäusen gemacht. Ich erinnere mich noch an einen Dokumentarfilm. Das war fantastisch, was die alles konnten. Lauter so Geschicklichkeitssachen mit Labyrinthen und Klingeln und Käsestückchen. Und wenn sie auf den falschen Knopf drückten, fielen sie tot um. Sodass sie das nächste Mal, Naja, also, in Wirklichkeit war das gar nicht so fantastisch, was die Mäuse konnten, sagten die in dem Dokumentarfilm. Ein 10 Millionen Jahre Forschungsprogramm. Euer Planet Erde und seine Bewohner haben das Grundsystem eines organischen Computers entwickelt. Ich schließe aus deinen Worten, dass die Mäuse euch Erdlinge in den heikleren Phasen gegen Ende des Programms ein paar einfache Experimente ausführen ließen. Sie wollten einfach feststellen, wie viel ihr wirklich gelernt hattet und euch gelegentlich einen Stups in die richtige Richtung geben, nicht wahr? Wenn ihr zum Beispiel plötzlich im Labyrinth falsch rumgelaufen seid, das falsche Käsestückchen gegessen habt oder ganz unerwartet von der Tollwut hingerafft wurdet, das half ihnen, das ganze Forschungsprogramm reibungslos in Gang zu halten. Oh. Verstehst du? Sie sind wirklich ganz besonders clevere, hyperintelligente, pandimensionale Wesen. Achtung, Slati Barfas! Slati Barfas und der Besuch von der Erde werden gebeten, sich umgehend bei der Auftragsvergabe zu melden. Danke. Im Management sind Sie ausgesprochen schlecht. Ach ja? Ach ja, nicht wahr, ja. Jedes Mal, wenn Sie mir einen Auftrag geben, möchte ich am liebsten auf einen Tisch springen und schreien. Ich verstehe, das wäre natürlich wirklich ein Problem. Nun gibt es natürlich viele Fragen, die uns das Leben stellt. Zum Beispiel, warum wird ein Mensch geboren, warum stirbt er und warum verbringt er dazwischen so viel Zeit damit, Digitaluhren zu tragen? Vor vielen Millionen Jahren hing es einer Rasse hyperintelligenter, pandimensionaler Wesen entsetzlich zum Halse raus, ewig nur nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Das störte sie bloß bei ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem brockianischen Ultra-Cricket-Spiel. Zu ihrer Information, es handelt sich hier um ein besonders geistreiches Spiel, dessen Reiz darin besteht, anderen Leuten ohne ersichtlichen Grund eins über den Dez zu geben und dann einfach abzuhauen. Deshalb beschlossen diese wahrhaft intelligenten Wesen, ihr Spiel kurz zu unterbrechen und sich auf den Hintern zu setzen und das Problem ein für alle Mal zu lösen. Zu diesem Zweck bauten sie sich einen ungeheuren Supercomputer, der so wahnsinnig intelligent war, dass er bereits, ehe noch seine Datenspeicher überhaupt miteinander verbunden waren, mit »Ich denke, also bin ich« den ersten Kernsatz von sich gab. Damit nicht genug. Er leitete aus dieser Erkenntnis auch bereits die Existenz von Schokoladepudding und Einkommensteuer ab, bevor ihn jemand abschalten konnte. Sollte wirklich ein Computer die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem anderen lösen können? Zum Glück ist der Nachwelt ein Tonband überliefert, dem zu entnehmen ist, was damals geschah. Dieses Dokument von unschätzbarem Wert spielte Slati Barfas Arthur vor, als sie wenig später in seinem Atelier ankam. Archivmaterial von Magrathea, Band XV38AB. Wiedergabe beginnt. Wie heißt die große Aufgabe, für die ich Deep Thought, der zweitgrößte Computer im Universum von Zeit und Raum, geschaffen worden bin? Deine Aufgabe, Computer... Nein, warte mal einen Moment, das ist nicht richtig. Wir haben diesen Computer ausdrücklich als den größten Computer aller Zeiten konstruiert und geben uns nicht mit einem ferner Liefen zufrieden. Deep Thought. Sprich, ich höre... Bist du nicht der größte und mächtigste Computer der ganzen Schöpfung, so wie wir dich entworfen haben? Ich habe mich als den zweitgrößten bezeichnet. Und das bin ich auch. Aber das ist doch lächerlich. Bist du denn kein gewaltigerer Computer als Milliard Gargantuhirn auf Maximegalon, der in einer Millisekunde alle Atome eines Sterns zählen kann? Milliard Gargantuhirn? Der reinste Rechenschieber, nicht der Rede wert. Und bist du denn kein gewaltigerer Analytiker als Googleplex-Sterndenker in der siebten Galaxis aus Licht und Geist, der die Flugbahn jedes einzelnen Staubteilchens während des fünfwöchigen Sandsturms in Aldebaran berechnen kann? Ein fünfwöchiger Sandsturm? Das fragst du mich, der ich die Vektoren aller Atome beim Urknall selber überdacht habe? Fallt mir nicht mit diesem Taschenrechnerkram auf die Nerven. Und bist du denn kein ausgebuffterer Streithahn als der große hyperlobide und allverwandte Neutronenstänkerer auf Ciceronicus 12, der magische und unermüdliche... Der große Hyperlobie, der allverwandte Neutronenstänkerer, kann einem arcturanischen Megaesel alle vier Beine wegdiskutieren. Aber nur ich kann ihn hinterher noch zu einem Spazierritt überreden. Ja, also wo liegt denn das Problem? Es gibt kein Problem. Ich bin halt nur der zweitgrößte Computer im Universum aus Zeit und Raum. Wieso der zweitgrößte? Warum sagst du immerfort, du wärst der zweitgrößte? Du denkst doch wohl hoffentlich nicht an den multikortokoiden Logikutron Titan Müller. Oder den Denkermatik. Nicht eine einzige Dekroneneinheit verschwende ich auf diese kybernetischen Lofis. Also was? Ich spreche von keinem anderen als dem Computer, der nach mir kommt. Oh nein, bitte. Ich glaube, das kriegt jetzt so einen frommen Touch. Völlig überflüssig. Ihr wisst nichts von künftiger Zeit. Aber ich kann in meinen unzähligen Schaltkreisen die unendlichen Deltaströme künftiger Wahrscheinlichkeiten durchlaufen. Und so sehe ich, dass es eines Tages einen Computer geben wird, dessen simpelste Funktionsparameter zu berechnen ich nicht würdig bin. Aber meine Bestimmung wird es sein, ihn zu entwerfen. Können wir endlich weitermachen und unsere Fragen stellen? Na, Moment mal, was ist denn das für ein Computer, von dem du sprichst? Ich will im Augenblick nicht weiter von ihm sprechen. Also fragt mich, was ich euch sonst noch berechnen soll. Sprecht! O Computer Deep Thought, die Aufgabe, die wir uns für dich ausgedacht haben, ist folgende. Wir möchten, dass du uns die Antwort sagst. Die Antwort? Die Antwort worauf? Auf das Leben. Und das Universum. Auf alles. Knifflig. Aber du kannst sie uns doch geben. Ja, ich kann sie euch geben. Es gibt eine Antwort? Eine einfache Antwort? Ja, das Leben, das Universum und alles. Auf alles gibt es eine Antwort. Aber ich muss darüber nachdenken. Was ist denn los? Wir verlangen, dass wir reingelassen werden. Also bitte, ihr könnt uns doch nicht aussperren. Ihr dürft uns nicht aussperren. Das ist ja ein Skandal. Wir verlangen, gehört zu werden. Wer seid ihr eigentlich und was wollt ihr? Wir haben zu tun. Ich bin Magic Weiss. Und ich bestehe darauf, dass ich Rum von Dell bin. Das ist doch klar, da brauchst du nicht extra drauf rumzureiten. Klar, ich bin Rum von Dell und das ist keine Forderung, das ist eine unumstößliche Tatsache. Wir fordern überhaupt nur unumstößliche Tatsachen. Das stimmt doch nicht, genau das fordern wir ja nicht. Wir fordern keine unumstößlichen Tatsachen, wir fordern im Gegenteil das totale Fehlen unumstößlicher Tatsachen. Also fordere ich, dass ich Rum von Dell bin oder vielleicht auch nicht bin. Entschuldigt bitte, aber wer seid ihr denn nun tatsächlich? Wir sind Philosophen. Oder vielleicht auch nicht. Doch, das sind wir. Wir sind hier ausdrücklich als Abgeordnete der Vereinigten Gewerkschaft der Philosophen, Weisen, Erleuchteten und andere Berufsdenker und wir verlangen, dass dieser Apparat abgeschaltet wird, dass er jetzt abgeschaltet wird. Berufsdenker, was wir fordern, ist ja nur ein bisschen Berufsethos. Was soll das heißen, Berufsethos? Hör zu, streite mit mir bloß nicht über was Episches. Ja. Vielleicht nimmst du bitte mal zur Kenntnis, dass ich dreimal mit Auszeichnung in Moralwissenschaft, Ethik und fortgeschrittener Ethik Examen gemacht habe. Aha. Ich bin Doktor in noch viel weiter fortgeschrittener Ethik. Und ich habe 3 Bestseller geschrieben. Warum Sex ethisch ist, warum noch mehr Sex noch ethischer ist und 573 weitere absolut ethische Stellungen. Ich weiß also genau, wovon ich rede, wenn ich euch sage, dass dieser Apparat ethisch eine absolute Pleite ist. Schafft ihn ab. Was soll das alles? Wir fordern, dass ihr diese Denkmaschine abschafft. Wo ist denn da das Problem? Ja, ich werde dir verklickern, wo das Problem liegt, Genosse. Abgrenzung, das ist das Problem. Wir fordern, dass Abgrenzung das Problem ist. Oder aber auch nicht. Nein, nein, nein, Rumfonde, lass mich mal. Ihr lasst diese Denkmaschine weiter rumrechnen. Und wir kümmern uns um die ewigen Wahrheiten. Dann ist alles im Guten. Ihr wollt doch eure Rechtsposition verbessern, stimmt's, Genosse? Aber nach dem Gesetz ist die Suche nach der letzten Wahrheit ganz eindeutig das unveräußerliche Recht der Berufsdenker. Kommt da irgend so eine verdammte Denkmaschine und findet tatsächlich ewige Wahrheiten, dann sind wir doch ganz einfach unseren Job los. Stimmt's? Ich meine, was soll's dann, dass wir uns die Nächte um die Ohren schlagen, zum Beispiel wegen der Frage, ob es einen Gott gibt? Oder vielleicht auch nicht. Wenn dieser Apparat euch am nächsten Morgen einfach die Telefonnummer vom lieben Gott ausspuckt. Wir fordern, dass uns streng abgegrenzte Zweifel- und Unsicherheitsgebiete garantiert werden. Dürfte ich an dieser Stelle vielleicht eine Bemerkung einbringen? Du hältst dich da raus, Blechschnauze! Wir fordern, dass diesem Apparat nicht erlaubt wird, über dieses Problem nachzudenken. Ich möchte ja nur anmerken, dass Sonst streiken wir einfach. Stimmt! Sonst habt ihr einen landesweiten Berufsdenkerstreik am Hals. Wen würde das schon stören? Das wirst du schon sehen, wen das stört, du streikbrecherische Logarithmenkiste. Es wird wehtun, Kollege Knallkopf, das wird's, weiß Gott. Ich wollte lediglich anmerken, dass meine Schaltkreise jetzt unwiderruflich mit der Formulierung der Antwort auf die letzte Frage nach dem Leben, nach dem Universum, nach allem beschäftigt sind. Aber für diese Programmierung werde ich 7,5 Millionen Jahre brauchen. 7,5 Millionen Jahre? Ja, ich sagte doch. Ich muss darüber nachdenken, oder? Und mir scheint, dass ein Programm wie dieses ein ziemlich großes öffentliches Interesse erregen wird. Also werden alle Philosophen, die ein helles Köpfchen haben, mit Zukunftsprognosen ihr Stäbchen ins Trockene bringen. Mit Zukunftsprognosen? Klar. Ihr schaltet einfach auf die Guru-Masche um. Ihr kommt alle in die Talkshows und in die bunten Zeitungsbeilagen. Und dort redet ihr euch gegenseitig die Köpfe heiß, welche Antwort ich wohl geben werde. Und wenn ihr euch Nachbeter anschafft, die ein bisschen clever sind, habt ihr für alle Zukunft ausgesorgt. Verdammt. Das nenne ich wirklich denken. Sag mal, Rumfondel, warum kommen eigentlich wir nie auf so etwas? Weiß ich nicht. Ich denke, unsere Hirne sind ja ein bisschen übertrainiert, Magic Eyes. Aber ich verstehe nicht, was das Ganze mit der Erde und den Mäusen und allem zu tun hat. Du wirst bald alles verstehen, Erdling. Oder bist du nicht neugierig, was der Computer 7,5 Millionen Jahre danach mitzuteilen hatte? Oh, ja, natürlich, sicher. Ach, pass auf, ich habe hier die Aufzeichnung von den Ereignissen an jenem schicksalhaften Tag. Archivmaterial von Magrathea, Band ZL 59 MI. Wiedergabe beginnt. Liebe Freunde, ihr hier im Schatten des Deep Thought wartet, gepriesene Nachfahren von Rumfondel und Magikweiß, den allergrößten und wahrlich bedeutendsten Gurus, die das Universum je hervorgebracht hat. Die Zeit des Wartens ist vorüber. 7,5 Millionen! 7,5 Millionen Jahre hat unser Geschlecht auf diesen großen, hoffnungsvollen und erleuchtenden Tag gewartet. Den Tag der Antwort. Ja! Nie wieder! Nie wieder, meine lieben Freunde, werden wir morgens aufwachen und uns fragen, wer bin ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Macht es, kosmisch gesehen, eigentlich etwas aus, nicht aufzustehen und zur Arbeit zu gehen? Denn heute werden wir endlich und ein für alle Mal die schlichte und ergreifende Antwort auf all diese bohrenden kleinen Probleme des Lebens, des Universums und alles anderen erhalten. Ja! Die Zeit ist gleich um. Siehst du die Veränderung an dem Computer? Er wirkt plötzlich viel entspannter. Vor 75.000 Generationen starteten unsere Vorfahren dieses Programm. Ja. Nach all der Zeit werden wir die Ersten sein, die den Computer widersprechen hören. Eine ehrfurchtgebietende Aussicht. Ja, uns wird er die Antwort geben. Auf die große Frage nach dem Leben. Nach dem Universum. Und nach allem. Deep Thought wird gleich sprechen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Oh, Deep Thought. Ja, hast du, das heißt... Eine Antwort für euch? Ja, die habe ich. Es gibt also wirklich eine? Es gibt wirklich eine. Auf alles? Auf die große Frage nach dem Leben, nach dem Universum und nach allem? Ja. Und du bist bereit, sie uns zu geben? Das bin ich. Jetzt? Jetzt. Mann, oh Mann. Allerdings glaube ich nicht, dass sie euch gefallen wird. Oh, macht nichts. Wir wollen es jetzt wissen. Alles. Jetzt? Ja, jetzt. Also schön. Na? Sie wird euch bestimmt nicht gefallen. Sag sie uns endlich. Na schön. Die Antwort auf alles... Ja? Das Leben, das Universum und alles... Ja? Ist... Ja. Ist... Ja. Ja. Die Antwort ist 42. Jetzt werden wir gelyncht, ja? Das ist ja hoffentlich klar. Es war eine sauschwere Aufgabe. 42? Dürfte ich vielleicht eine Bemerkung machen? Und das nach 7,5 Millionen Jahren Denkarbeit? Ich hab's wirklich sehr gründlich nachgeprüft. Ich glaube, das Problem ist, dass die Frage als solche zu weit gefasst war. Ihr habt ja auch nie richtig gesagt, wie die Frage wirklich lautet. Aber es ist doch die... Also die Frage der Fragen. Die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem. Genau. Jetzt, wo ihr wisst, dass die Antwort auf die Frage aller Fragen nach dem Leben, dem Universum und allem 42 lautet, braucht ihr nur noch dahinter zu kommen, wie diese Frage nach dem Leben, dem Universum und allem tatsächlich lauten. Und alle eure Probleme sind gelöst. Aber ich fürchte eben, dass Antworten nutzlos sind, wenn ihr euch nicht aufs Fragen versteht. Okay. Also, kannst du uns dann bitte sagen, wie die Frage lautet? Die letzte aller Fragen? Ja. Nach dem Leben, dem Universum und allem? Ja. Knifflig. Aber du kannst sie uns doch sagen. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber ich könnte euch sagen, wer das kann. Wer? Ja, dann sag's uns. Sag's uns. Es handelt sich um keinen anderen als den Computer, der nach mir kommt. Ich sagte es euch ja schon. Ein Computer, dessen simpelste Funktionsparameter zu berechnen ich nicht würdig bin. Aber ich werde ihn euch entwerfen. Ein Computer, der die Frage auf die letzte aller Antworten berechnen kann. Ein Computer von so unendlicher und unerhörter Kompliziertheit, dass das organische Leben selber einen Teil seines Programmiergrundsystems bildet. Und ihr selbst werdet neue Gestalt annehmen und in den Computer kriechen und sein 10 Millionen Jahre Programm steuern. Ja, ich werde diesen Computer für euch entwerfen. Und ich werde ihm auch für euch einen Namen geben. Und er soll heißen Die Erde. Erde. Ach du meine Güte. Was für ein blöder Name. Na, nun weißt du Bescheid. Deep Thought hat die Erde entworfen, wir haben sie gebaut. Und du hast darauf gelebt. Ja, und die Vogonen kamen und zerstörten sie. 5 Minuten, bevor das Programm abgelaufen war. Ja. 10 Millionen Jahre Planung und Arbeit einfach perdu. 10 Millionen Jahre. Erdling, kannst du dir eine Vorstellung von so viel Zeit machen? Eine galaktische Zivilisation könnte sich in dieser Zeit 5-mal hintereinander aus einem einzigen Wurm entwickeln. Einfach futsch. Mir gerinnt das Blut. Naja. Für dich sind das alles ja nur böhmische Dörfer. Nein, das erklärt mir schon allerlei. Mein ganzes Leben hatte ich so ein seltsames, unerklärliches Gefühl, dass irgendwas in der Welt vor sich geht. Etwas Gewaltiges, vielleicht sogar Böses. Und niemand konnte mir sagen, was das war. Das ist nur eine ganz normale Paranoia. Die hat jeder im Universum. Naja, vielleicht heißt das, dass irgendwo da draußen... Vielleicht. Wen kümmert's? Vielleicht bin ich zu alt und zu müde, aber ich glaube halt, dass die Chancen herauszufinden, was wirklich vor sich geht, so absurd gering sind, dass man sich bloß sagen kann, schlag's dir aus dem Sinn und sieh zu, dass du was Nützliches tust. Sieh dir mich an. Ich entwerfe Küsten. Für Norwegens Küsten habe ich einen Pokal gekriegt. Aber was für einen Sinn hat das alles? Ich habe keinen finden können. Mein ganzes Leben habe ich Fjorde gemacht. Einen winzigen Augenblick sind sie Mode und du kriegst einen Preis dafür. Für diese Zweiterde, die wir gerade bauen, haben sie mir Afrika übertragen. Und natürlich mache ich es jetzt mit lauter Fjorden, weil ich sie nun mal mag. Und ich bin so altmodisch, dass ich denke, sie geben einem Kontinent etwas herrlich Barockes. Aber man sagt mir, sie sind nicht äquatorial genug. Was macht's? Die Wissenschaft hat natürlich ein paar erstaunliche Dinge hervorgebracht. Aber ich bin viel lieber glücklich als korrekt. Und sind Sie's? Nein. Da liegt ja der Hund begraben. Schade. Es klang nach einem ziemlich angenehmen Lebensstil. Achtung, Slati Bartfass, bitte! Slati Bartfass und der Besucher von der Erde werden gebeten, sich umgehend, ich wiederhole umgehend, beim Empfang zu melden. Die Mäuse haben keine Lust, den ganzen Tag in dieser Dimension herumzulungern. Komm, wir gehen am besten mal gucken, was sie wollen. Mit meinem Lebensstil scheine ich ja wirklich enorme Schwierigkeiten zu haben. Kaum habe ich meine Musik und meine Restaurants gefunden und meine Strategie der Kontoüberziehung. Schon jagt irgendwer einfach die Erde in die Luft und schmeißt mich aus irgendeinem Raumschiff. Es ist furchtbar schwer, zu irgendwas Bleibendem zu kommen. Tut mir leid, das muss sich alles furchtbar albern anhören. Ganz deiner Meinung. Vergessen Sie es einfach, dass ich es gesagt habe. Ich hab's nicht wirklich ernst gemeint. War nur ein Witz. Es ist natürlich allgemein bekannt, dass unüberlegtes Reden tödlich sein kann, aber das volle Ausmaß des Problems wird nicht immer wahrgenommen. Als Arthur zum Beispiel den Satz, mit meinem Lebensstil scheine ich ja wirklich enorme Schwierigkeiten zu haben, sagte, öffnete sich genau im selben Augenblick ein Wurmloch im Gewebe des Raumzeitkontinuums und trug diese Worte weit, weit in der Zeit zurück durch nahezu unendliche Räume zu einer fernen Galaxis, in der sich sonderbare kriegerische Wesen kurz vor einer grauenhaften interstellaren Schlacht gegenüberstanden. Die beiden gegnerischen Anführer kamen ein letztes Mal zusammen und eine fürchterliche Stille senkte sich auf den Konferenztisch. Befehlshaber der Wilhurks war ein prächtiger Kempe in Kampfshorts mit schwarzen Edelsteinen besetzt. Der Anführer der Gugwunds, sein Todfeind, hockte ihm gegenüber in einer grünen, süß duftenden Wolke. Mit der Macht seiner Millionen rasanter, waffenstarrender Kampfraumschiffe im Rücken, die jeden Augenblick auf ein einziges Kommando hin den Tod bringen konnten, forderte der Wilhurk-Befehlshaber diese niederträchtige Kreatur auf, augenblicklich zurückzunehmen, was er über seine Mutter gesagt hatte. Der Gwundführer räkelte sich in seinem widerlich brodelnden Dampf. Da schwebten justament Arthurs Worte: Mit meinem Lebensstil scheine ich ja wirklich enorme Schwierigkeiten zu haben, über den Konferenztisch. Unglücklicherweise war das in der Wurg-Sprache die entsetzlichste Beleidigung, die man sich vorstellen konnte. Die einzige Antwort darauf war ein fürchterlicher Krieg. Erst als sie im Verlauf von mehreren Jahrtausenden ihre Galaxis so ziemlich ruiniert hatten, kamen sie schließlich dahinter, dass das Ganze ein grässliches Versehen war. Die gegnerischen Kampfflotten legten ihre wenigen noch verbliebenen Differenzen bei und formierten sich zu einem gemeinsamen Angriff auf unsere Galaxis, die nun eindeutig als die Quelle der beleidigenden Bemerkung festgestellt war. Tausende von Jahren zogen nun die mächtigen Raumschiffe durch die leeren Einöden des Alls und senkten sich schließlich kreischend auf den erstbesten Planeten hinab, wo aufgrund einer schrecklichen Fehlberechnung der Größenverhältnisse die gesamte Kampfflotte zufällig von einem kleinen Mündchen verschluckt wurde. Wer sich mit den komplizierten Wechselwirkungen zwischen Ursache und Wirkung in der Geschichte des Universums befasst, meint zwar im Allgemeinen, solche Dinge ereigneten sich ständig, man sei aber machtlos dagegen. So ist das Leben, heißt es dann bloß. Aber nun öffnet sich die Tür zum Speisesaal der Betriebsempfangsabteilung und wir hören Folgendes. Jemand sollte sich mal dieser Tür erbarmen. Und Arthur Dent wird gleich die Antwort auf seine quälende Frage aus der letzten Sendung erhalten, ob nämlich seine Gefährten Seyfert, Ford und Trillian in einem unterirdischen Gang verbluten oder aber, ob sie einfach schnell mal irgendwohin was essen gegangen sind. Arthur, du bist gerettet? Ach, wirklich? Na prima. Hallo Arthur, komm mal so drüber. Ford... Trillian, Seyfert, was ist denn mit euch passiert? Tja, unsere Gastgeber hier traktierten uns erst aus Versehen mit einem elektronischen Dismodulations-Antiphasen-Betäubungsstrahl und luden uns dann zur Versöhnung zu dieser fabelhaften Völlerei. Nein, hier, probier mal ein paar Nashornrippchen aller Vega köstlich, wenn du zufällig sowas magst. Ich weiß nicht, aber sag mal, Gastgeber, was denn für ein Gastgeber? Ich sehe überhaupt keinen. Willkommen und guten Appetit, Härtling. Was? Wer hat das gesagt? Huch, da sitzt ja eine Maus auf dem Tisch. Ach, Arthur, hast du es immer noch nicht gemerkt? Was? Oh, ach so, ja, ich verstehe, ja, ich war einfach nicht darauf gefasst. Arthur, darf ich vorstellen? Das ist Benny Maus. Hi. Und das ist Frankie Maus. Sehr angenehm. Die beiden haben übrigens einen beträchtlichen Abschnitt des Universums in unserer Dimension unter ihrer Kontrolle. Aber das sind doch bloß... Ja, aber das sind die Mäuse, die ich von der Erde mitgenommen habe. Es sieht so aus, als ob unsere ganze Reise von Anfang an irgendwie... gemanagt. Würdest du mir bitte eben mal die Schüssel mit dem arcturanischen Mega-Eselspüree reichen? Pardon. Vielen Dank, Slachty Bartfass. Du kannst jetzt gehen. Was? Gehen? Oh, natürlich. Vielen Dank, Sir. Ich gehe dann also und entwerfe noch ein paar Fjorde für das Zweitafrika. Das wird gar nicht mehr nötig sein. Wir brauchen die neue Erde nun doch nicht. Uns liegt da ein anderer, sehr interessanter Vorschlag vor. Was doch? Aber das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich habe für Afrika schon circa 1000 Gletscher, fix und fertig. Na, vielleicht machst du schnell einen kleinen Skiurlaub, bevor du sie wieder abmontierst. Skiurlaub? Skiurlaub? Also sowas, solche Gletscher sind doch Kunstwerke. Elegant modellierte Konturen, hehre Eisgipfel, tiefe, majestätische Schluchten. Es wäre eine Entweihung, wenn man auf großer Kunst Ski liefe. Danke, Slanty Bartfass. Das ist alles. Einen Tisch findest du draußen im Vorzimmer. Ja, Sir. Vielen Dank. Sir. Tja, also... Auf Wiedersehen, Erdling. Ich hoffe, mein Junge, du schaffst es doch mit deiner Lebensstilsuche. Was? Oh, vielen Dank. Also, tschüss dann. Tut mir leid, das mit den Fjorden. Er hat sich nie damit abfinden können, von Mäusen Befehle zu erhalten. Nun zur Sache. Zur Sache. Wie bitte? Zur Sache. Entschuldigung, ich dachte, Sie bringen einen Toast aus. Also, Erdling, es sieht folgendermaßen aus. Wir haben, du weißt es, deinen Planeten die letzten 10 Millionen Jahre mehr oder weniger regiert, um hinter diese verdammte Sache, die Frage der Fragen zu kommen. Warum? Ja, daran haben wir bereits gedacht, aber die Frage passt nicht zur Antwort. Warum 42? Du siehst, das funktioniert nicht. Nein, ich meine, warum haben Sie das alles gemacht? Tja, um ganz ehrlich zu sein, einfach aus Gewohnheit. Mehr oder weniger die Quintessenz der Sache. Uns hängt die ganze Geschichte zum Hals raus. Und die Aussicht, wegen dieser total von der Muffe gepufften Vogone noch mal ganz von vorn beginnen zu müssen, jagt mich offen gestanden die Wände hoch. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich brauche Ferien. Benny auch. Außerdem ist und als ganz dicker Fisch die Talkshow und eine Vortragsreihe im fünfdimensionalen Fernsehen angeboten worden. Und ich habe große Lust einzusteigen. Das täte ich auch. Oder nicht fort? Sofort, klar. Ich meine, Idealismus, gut und schön. Die Würde der forschenden Wissenschaft, gut und schön. Die Suche nach der Wahrheit in jeder Gestalt, gut und schön. Aber irgendwann kommt man an den Punkt, tut mir leid, wo man denkt, dass die reine Wahrheit, wenn es überhaupt eine gibt, lautet, die ganze vieldimensionale Unendlichkeit des Universums wird wohl von einem Rudel Irrer regiert. Ja, und wenn man sich überlegt, was ist besser, nochmal 10 Millionen Jahre damit zu verbringen, das rauszukriegen, oder sich einfach das Geld zu schnappen und abzuhauen, dann wäre für mich zum Beispiel alles klar. Aber das ist doch genau die Einstellung von diesen Philosophen da. Gibt's denn in dieser Galaxis nur Leute, die auf Publicity erpicht sind? Nein, nur die Leute, die begabt genug dazu sind, verbringen ihre Zeit mit Lohnenderem. Aber ist das denn nicht eine irre Anschuldigung? Ach, hör doch endlich auf damit, Arthur. Ja, halt den Mund, Erdling. Hör mal, was soll immer zu dieses Erdling und so? Ja, halt den Mund, setz dich da lieber hin, Arthur. Halt du den Mund, Bibel Brocks. Ach ja? Welchen denn? Welchen denn? Diesen? Oder diesen? Oder diesen? Arthur, bitte setz dich wieder hin. Na schön, ich wollte ja bloß sagen... Und halt den Mund. Bitte, bitte, liebe Leute, die Sache ist die... Hört ihr auch zu? Ja, natürlich. Versucht doch mal bitte etwas aufmerksamer zu sein. Wir können dir nämlich einen sehr wichtigen Auftrag erteilen. Wir wollen nach wie vor die Frage der Fragen finden. Weil uns das gegenüber den fünfdimensionalen Fernsehgesellschaften natürlich den Rücken stärkt. Und das ist uns eine ganze Menge Geld wert. Ja, ich meine, ich will mal Klartext reden. Wenn wir da im Studio sitzen, ganz entspannt aus der Wäsche gucken und beiläufig erwähnen, dass wir zufällig die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem haben und dann schließlich zugeben müssen, dass diese Antwort 42 heißt... Dann dürfte die Show ziemlich schnell vorbei sein. Verstehst du? Ja, aber heißt das nicht, dass ihr euer ganzes 10 Millionen Jahre Programm nochmal fahren müsst? Ich dachte, das wolltet ihr nicht. Ja, genau das. Wir meinen, dass es da eigentlich eine Abkürzung geben muss. Dein Agent das zum Beispiel. Das bin ich. Was? Tatsächlich? Ja, dein Agent meint, dass Erdenmädchen und du sozusagen als letzte Generation der Computerprogrammierung in der Lage seid, die Frage für uns rauszufinden. Und zwar sehr schnell. Das Computerprogramm war fast durchgelaufen. Die Frage war beinahe formuliert. Es ist doch sehr wahrscheinlich, dass ihr sie sofort erkennen würdet, wenn ihr auf sie stoßt. Kriegt's raus und wir machen euch reich. Wahnsinnig reich. Hey, na schön, wahnsinnig reich. Du reizt die Sache bis zum Letzten aus, was, Bibel Brooks? Achtung, Achtung. Feindliches Raumschiff auf Planet gelandet. Eindringlinge inzwischen auf Betriebsgelände. Verteidigungspositionen einnehmen. Verteidigungspositionen einnehmen. Himmel, Herrgott, noch mal. Was ist das denn jetzt? Seyfried, denkst du das Gleiche, was ich denke? Polizeiverlag, zugenäht. Wir müssen sofort raus. Polizei? Wieso Polizei? Naja, es ist wegen diesem verdammten Raumschiff, das sie geklaut haben. Da hatte ich ihnen einen Tipp dagelassen, wie sie bei der Versicherung ein Geschäft machen können. Scheint aber nicht geklappt zu haben. Na komm schon, los, los! Erdling! Erdling, such die Frage! Aber wie denn? Nein, so geht es wohl auch nicht. Wir finden sie schon, los, nichts wie raus hier. Vielen Dank für die Bewirtung, Jungs. Entschuldigung, wir müssen fix machen. Meinst du, er findet die Frage? Ja, oder die Frage findet ihn. Ich weiß bloß nicht, ob er sie erkennen wird. Sag mal, hättest du Lust, kurz mal in die 9. Dimension abzusausen? Oh ja, ich finde diese Dimension hier wirklich das Letzte. Wo geht's lang? Was meinst du, Seifert? So auf die Stelle geraten, würde ich sagen, hier lang. Hey, Bibelbrocks! Einen Schritt weiter! Du sitzt in der Falle! Kannst du nicht schnell mal sagen, wo es lang geht fort? Okay, hier lang. Wir wollen dich nicht erschießen, Bibelbrocks! Hör ich nicht ungern. Wir sind geliefert. Verdammt! Ich habe meine Adrenalinpillen verloren. Okay, geht mal hinter diesen Computer in Deckung. Hast du's? Sie schießen auf uns! Tja, ich dachte, sie hätten gesagt, das tun sie nicht. Nein, ich dachte, sie haben das gesagt. Hey! Wir dachten, ihr habt gesagt, ihr wollt uns nicht erschießen. Als Polizist hat man's nicht einfach! Was hat er gesagt? Er hat gesagt, man hat's nicht einfach als Polizist. Na, das ist doch wohl wirklich sein Problem, oder? Würde ich eigentlich auch sagen. Hey, hört mal, ich denke, wir haben selber genug Probleme. Da braucht ihr nicht auch noch auf uns zu schießen. Und wenn ihr uns nicht eure Probleme aufhalst, kommen wir prima miteinander aus. Hör mal gut zu, mein Herzchen. Du hast es hier nicht mit irgendwelchen dämlichen, schießwütigen Idioten, ohne Stirn, mit kleinen Schweinsaugen und ohne jede Bildung zu tun. Wir sind ein paar intelligente, aufgeschlossene Jungs, die euch wahrscheinlich gefallen würden, wenn wir uns privat mal sehen. Ich sause nicht so einfach in der Gegend rum und schieße grundlos auf Leute und prahle damit in irgendwelchen miesen Raubpatrouille-Kneipen. Ich sause einfach in der Gegend rum und schieße grundlos auf Leute und heule mich dann darüber bei meiner Freundin aus. Und ich schreibe Romane, auch wenn noch keiner erschienen ist. Ich warne euch also. Ich bin sehr mies gelaunt. Wer sind denn bitte diese Kerle? Besser, wenn sie wieder schießen würden. Also, ergebt ihr euch freiwillig? Oder müssen wir euch rausspringen? Was hättest du lieber? Seid ihr noch da? Ja. Wir haben das eben gar nicht gern getan. Das haben wir gemerkt. Seifert, sag mal, hast du eine Ahnung, wie wir mit den Kerlen fertig werden können? Uns weiter mit ihnen unterhalten. Ziemlich grausam. Hör zu, Bibelbrocks. Und ich rate dir, sperr die Ohren gut auf. Warum denn? Es geht um etwas sehr Intelligentes, sehr Interessantes und sehr Humanes. Okay, schieß los! Entschuldigung, es war ein Missverständnis. Liebe Box, entweder ihr ergebt euch jetzt, ihr alle, und wir verdreifen euch ein bisschen, natürlich nicht so fest. Wir sind gegen jede nutzlose Gewalt. Oder wir sprengen den ganzen Planeten in die Luft. vielleicht gleich noch ein oder zwei dazu. Und sind auf dem Weg hierher ein paar aufgefallen. Aber das ist doch Wahnsinn! Das ist irre! Das ist der totale Schwachsinn! Ihr könnt doch nicht den ganzen Planeten in die Luft jagen, bloß weil ihr irgendein verdammtes Raumschiff wieder haben wollt! Doch, doch, das können wir! Ja, das können wir! Denkst du die? Oh ja! Das müssen wir sogar, Bang Bang! Ganz ohne Frage! Das müssen wir! Aber warum denn? Warum denn, um Gottes Willen? Erstens, weil man bestimmte Dinge tun muss. Auch wenn man ein aufgeklärter, liberaler Polizist ist, der wie wir über Feingefühl und so weiter verfügt. Und dann zweitens, weil wir dazu da sind, die Freiheit des Einzelnen zu schützen, damit er glücklich und zufrieden leben kann, ohne dass ihm sein Raumschiff von Anarchisten wie euch geklaut wird. Aber drittens, vor allen Dingen darum, weil ich meiner Freundin von all diesen verdammt schwierigen Gewissensentscheidungen erzählen möchte, die heute zu fällen waren. Meine Freundin ist nämlich klasse und sehr verständnisvoll. Ich glaube diesen Typen einfach nicht. Sollen wir nicht noch ein bisschen auf sie schießen? Ja, warum nicht? Der Computer hier hält's nicht mehr lange aus, Freunde. Wirklich nett, euch kennenzulernen. Ich muss euch das einfach mal sagen. Ja, es war wirklich sehr schön. Und es war wirklich reizend, auch dich mal wiederzusehen, Seffert. Wenn ich bewusst meine Adrenalinpillen nicht verloren hätte. Der Computer hier verträgt wirklich eine riesige Menge Energie. Aber jetzt platzt er bald. Aber ich könnte heulen darüber, dass wir nie dazukommen, an der Neufassung des Buches weiterzuarbeiten. Es sah alles so vielversprechend aus. Was denn für ein Buch? Per Anhalter ins All. Ach das, naja. Leute, ich sag's wirklich nicht gerne, aber das Ding hier geht wirklich gleich hoch. Okay. Okay. Werden unsere Helden diese neueste Wende ihres Schicksals überstehen? Und finden sie dann noch eine einigermaßen interessante Gegend, in die sie weiterreisen können? Wird es Arthur Dent und Trillian glücken, auf die Frage aller Fragen zu stoßen? Und vor allem, wem werden sie dann im Restaurant am Ende des Universums begegnen? Das alles erfahren sie in dem aufregenden fünften Teil von Per Anhalter ins All. Das war der vierte Teil von Douglas Adams Per Anhalter ins All. Unter der Regie von Ernst Wendt sprachen Rolf Beusen das Buch, Felix von Manteuffel den Arthur Dent und Markus Beusen den Ford Prefect. Klaus Löwitsch war Seyfried Beeblebrox, Dieter Borsche Slati Bartfass und Barbara Freier war unsere Trillian. Als Deep Thought hörten sie Hans-Reinhard Müller. Als Rumfondell Hans-Günther Martens. Als Magic Weiß Gerd Anthoff. Drei Magrateaner sprachen Michael Schwarzmeier, Michael Gahr und Joachim Wichmann. Benny Maus war Helmut Stange und Richard Beek war die Frankie Maus. Michael Habeck und Hartmut Becker waren die Polizisten Schuti und Bang Bang. Außerdem hörten sie als Oberjubler Wolf Goldan, als Lautsprecherstimme Bernd Stephan und die Tonbandansage kam von Gerd Aktum. Die deutsche Übersetzung besorgte Benjamin Schwarz, Ton und Technik Günter Hess, Jörg Scheuermann und Christine Koller. Aufnahmeleitung Alexander Malachowski. Und natürlich war auch mal wieder das kleine, pelzige Wesen aus dem Krebsnebel mit dabei. Ja, mir hat es wirklich gefallen. Wo es metaphysisch war, war es besonders eindrucksvoll. Die letzte aller Antworten auf die Frage der Fragen nach dem Leben, dem Universum und allem wurde freundlicherweise von der Vereinigten Gewerkschaft der Philosophen, Weisen, Erleuchteten und anderen Berufsdenkern zur Verfügung gestellt. Die Musik komponierte Frank Duval.